Dieses Kampfmittel ist ein so ungeheuer mächtiges und gefährliches, dass man ruhig behaupten kann, der mit einer abgesandten Zions verkuppelte deutsche Politiker ist für die Feinde nicht nur auf diese Weise unschädlich gemacht, sondern er bildet sogar eine stete, unentrinnbare größte Gefahr für die Seinen. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass es, soll die Erlösung des deutschen Volkes von Zions Allgewalt wirklich gelingen, hier ungeheuer schmerzensreicher Operationen bedürfen wird, umso schmerzensreicher, als ja hier gerade die Besten als nicht mehr tauglich zum Kampfe sich darstellen werden. Wie ungeheuer schwer aber es sein wird, den besten und treuesten Parteigenossen aufzugeben für diejenigen, die ihm für seine langjährige, segensreiche und hingebungsvolle Arbeit zutiefsten Danke verpflichtet sind, des ist sich der Verfasser voll und ganz bewusst. Und hier namentlich zeigt sich Zions triumphierende Überlegenheit in ihrer furchtbar qualvollen Tragweite. Denn so viele deutsche Hände hat der allgegenwärtige Erzfeind derart zu binden und zu entkräften gewusst, dass man wohl ob der Aussichtslosigkeit eines Erlösungsversuches nach dieser Richtung hin verzweifeln möchte. Andererseits aber hat Zion selbstverständlich die von ihm emittierten Weiber derart tadellos mit einem einwandfreien Verwandten, prächtigen Stammbäumen, arischen Vorfahren, meist muss Italien, Frankreich oder ein nordischer Staat zur Provenienz dieser illustren Damen herhalten, ausgestattet, so dass unsere Bedenklichkeiten auf die entrüsteten Hinweise nach dieser Richtung hinstießen und immer wieder stoßen werden. Da wir das Qualvolle und Beleidigende solcher Enthüllungen sehr wohl begreifen, so können wir leider, trotzdem uns genugsam Beispiele aufs Genaueste bekannt sind, dieselben hier nicht mit Namen anführen und sehen selber mit tiefer Kümmernis der unendlich schwierigen Lösung dieses Problems entgegen. Aber abschließend muss es gesagt werden, gelingt es dem deutschen Volke nicht, seine durch abkommandierte Weiber wehrlos, ja giftwirkend gewordenen Führer abzuschütteln und auszuschalten, so ist es verloren und kein Gott vermag es vom unausbleiblich bevorstehenden Untergange zu retten. Wir wissen, dass es vielen ungeheure Schwierigkeiten machen wird, sich dies allgegenwärtig tätige Netz der Umschlingung, wie es ja nötig ist, um im richtigen Augenblicke den richtigen Mann mit dem richtigen Weibe zu versorgen, vorzustellen. Wer nicht aus eigener Vision durch das Auftauchen wohlbekannter Gestalten vor dem inneren Auge sich diese allumspannende Wirksamkeit der israelischen Allianz mitsamt der Weltfreimaurerei vorstellen kann, der höre wieder einmal unsere Weisen von Zion selbst an. Seit 90 unsere Fachschulen und ihre Ziele. Die sorgfältig ausgesuchten Leute werden von uns in alle Geheimnisse des gesellschaftlichen Lebens eingeweiht. Sie erwerben ausgedehnte Sprachkenntnisse und werden mit allen Geheimzeichen darüber belehrt, wie die menschliche Seele erobert werden muss, wie man die Seiten der innersten Stimmungen der menschlichen Natur anschlagen und behandeln muss, auf denen wir zu spielen berufen sind. Hierher gehören die besondere Geistesrichtung der Nichtjuden, ihre Bestrebungen, Fehler, Leidenschaften und die besonderen Eigenschaften der einzelnen Klassen und Stände. Tonangebende Mitarbeiter bei unseren Angelegenheiten dürfen natürlich nicht aus den Reihen der Nichtjuden entnommen werden. Man denke sich nun dieses wohlgeschulte Heer derart über eine Stadt verteilt, dass es jede Zion gefährliche Lebensregung beim ersten Aufkeimen zu erspähen imstande ist, und man wird begreifen, wie spielend leicht es ihm wird, das ewig Weibliche als steten harmlosest allüberall verwendbaren Faktor in Verwendung bringen zu können. Und wenn wir noch obendrein uns die Kunst vergegenwärtigen, mit der es Zion immer wieder gelingt, ihm missliebige Elemente von einem Patienten fernzuhalten, so wird man verstehen, wie gerade wehr- und rettungslos der zur Behandlung Auserkorene den unsichtbaren Praktiken ausgeliefert sein und verfallen muss. Wir selber erinnern uns ein Beispiel von Tausenden eines jungen preußischen Offiziers, der während des Krieges die geeignete jüdische Geliebte zugeschoben bekam, die dann, als sie überflüssig geworden war, verschwinden durfte. Als aber der erotisch bedürftige junge Mann wieder der psychagogischen Beeinflussung zugeführt werden sollte, Da wurden ihm mit merkwürdig unheimlicher Konsequenz alle Mädchen, kaum dass er sie kennengelernt hatte, so lange abspenstig gemacht und jählings entzogen, bis er, durch Entbehrung und Sehnsucht aufgestachelt und verstört durch das stete Missgeschick, eines Tages zufällig die alte Geliebte wieder traf und nun in jenem Seelenzustande war, in dem ein Wiederaufflammen längst erkalteter Leidenschaft geradezu physiologisch eintreten musste. So war es denn er, und scheinbar nur er allein, der die Abkommandierte aus eigenem Antrieb in sein Leben wieder hineinbezog. Das aber war die Zeit, wo er in bedenklicher Freundschaft einem Zion missliebigen und gefährlichen Manne nahegerückt war, nämlich dem Verfasser dieses für Zion nicht ganz gleichgültigen Buches. Besonders grandios aber kann Zions Macht sich entfalten, wenn es ihm gelingt, hin und wieder die beim ewig weiblichen wirkungsvollsten Mittel von Reichtum, Wollust, Schmeichelei auf der einen Seite, von Verdächtigung, Verleumdung und wohlausgenützter kränklicher Eitelkeit einer Vernachlässigten auf der anderen Seite dahin auszunützen, eine Geliebte oder gute Freundin für den Betreffenden unmerklich in eine Zion treu ergebene Todfeindin des völlig Ahnungslosen zu verwandeln. Derjenige, der sich nie mit psychagogischer Arbeit beschäftigt hat, macht sich wohl keine Vorstellung davon, wie spielend leicht, wie gewohnheitsmäßig alltäglich Menschenschicksale durcheinander gewirbelt und Personenschachfiguren gleich hin und her geschoben werden können. Es ist dies freilich die dem fassenden Geiste fernstehende Begabung und Beschäftigung, so zwar, dass zu befürchten ist, dass dem Deutschen mangels erlebnishafter innerer Vision niemals Verständnis und Tragweite all dieser ihm rätselhaften Dinge aufgehen wird. Was allerdings das unmöglich Erscheinende einer derartigen Manöver ermöglichenden Allwissenheit Zions mächtig fördert, ja geradezu herbeiführt, ist Zions Beziehung zu Post und Telefon, die nun ausführlicher behandelt werden sollen. Jedenfalls ist das Hauptstreben Zions, einen Feind derart zu umzingeln, dass ihm einerseits alles Wohltuend, Fördernde und Freundliche abgehalten, andererseits alles Vernichtende und Feindliche an den Leib gerückt wird, mit diesen Mitteln vortrefflich erreicht, und gleichzeitig kann es dann unschwer gelingen, den derartig Isolierten bei seinen Freunden und allüberall zu verdächtigen und zu verleumden, ohne dass der nun völlig Ausgeschaltete dagegen das Geringste mehr unternehmen könnte. Zion hat eben in guter Organisierung es hier auf die Höhe und Vollendung jener Lebewesen gebracht, die bei Eindringen eines Fremdkörpers in ihr Blut diesen Fremdkörper alsogleich mit Hilfe von Leukozyten derartig zu umzingeln und vom Gesamtblutkreislaufe des Körpers abzusperren wissen, dass der Feind in kürzester Frist unschädlich gemacht und erledigt ist. Wie hilflos und verloren steht im Vergleich zu solch gewaltiger Organisation der unglückselige Deutsche seinem Erbfeinde gegenüber, gegen den er als einzige Abwehr festes Zusammenrücken der Seinen praktiziert, obendrein aber nicht einmal die Tausende von Fremdkörpern bemerkt, die als seinesgleichen maskiert, als unsichtbare Giftzellen dem sich auf sich selber zurückziehenden Organismus die Fremdstoffe bis in sein innerstes Leben hineintragen.